und er schickte sich allen Ernstes an, Raskolnikows Hand zu führen. »Lass! Ich werde selbst«, sagte jener, nahm die Feder und quittierte im Buch. Der Kontordiener zählte das Geld auf den Tisch und ging. »Bravo! Willst du nun essen, Bruder?« »Ich will essen«, antwortete Raskolnikow. »Habt ihr Suppe?« »Ja, von gestern«, antwortete Nastassja, die die ganze Zeit herbeigestanden hatte. »Mit Kartoffeln und Reis?« »Ja, mit Kartoffeln und Reis.« »Ich kenne das auswendig. Bring die Suppe und bring auch den Tee.« »Gleich.« Raskolnikow blickte auf alles mit großem Erstaunen und einer dumpfen, sinnlosen Angst. Er beschloss zu schweigen und abzuwarten, was weiterkommen würde. »Ich glaube, ich träume nicht. Es scheint Wirklichkeit zu sein.« Nach ein paar Minuten kam Nastassja mit der Suppe zurück und erklärte, dass sofort auch der Tee da sein werde. Mit der Suppe erschienen auch zwei Löffel, zwei Teller und das ganze Zubehör, ein Salzfass, Pfeffer, Senf für das Fleisch und alles Übrige, in einer Ordnung, wie sie schon lange nicht mehr geherrscht hatte. Sogar das Tischtuch war sauber. »Es wäre nicht übel, liebe Nastassja, wenn uns Praskowja Pawlowna ein paar Flaschen Bier gönnen würde. Wir würden sie gerne trinken.« »Auch das noch«, murmelte Nastassja, ging aber den Befehl auszuführen. Raskolnikow begann starr und angestrengt zu beobachten. Unterdessen hatte sich Rasumichin zu ihm auf den Divan gesetzt. Ungeschickt wie ein Bär umfasste er mit der linken Hand Raskolnikows Kopf, obwohl dieser sich selber erheben konnte, und brachte ihm mit der rechten Hand den Suppenlöffel an den Mund, nachdem er ein paar Mal vorher darauf geblasen hatte, damit er sich nicht verbrenne. Die Suppe war kaum warm. Raskolnikow verschlang voll Gier einen Löffel, dann einen zweiten und einen dritten. Nachdem er ihm aber noch einige Löffel gereicht, hielt Rasumichin plötzlich inne und erklärte, dass man wegen des weiteren Essens Sosimow fragen müsse. Nastassja kam mit zwei Flaschen Bier herein. »Willst du Tee?« »Ja, gern.« »Bring schnell den Tee, Nastassja, denn was Tee anbelangt, so kann man wohl auch ohne medizinische Konsultation auskommen. Na, und hier ist das Bier.« Rasumichin setzte sich auf seinen Stuhl, zog die Suppe und das Fleisch zu sich und begann mit solch einem Appetit zu essen, als hätte er drei Tage nichts zu sich genommen. »Ich esse jetzt jeden Tag bei euch zum Mittag, lieber Rodja«, brummte er, soweit es ihm der vollgestopfte Mund erlaubte. »Und zwar bewirtet mich so die liebe Praskowja, deine Wirtin, und ehrt mich von ganzer Seele. Ich bestehe selbstverständlich nicht darauf, aber protestiere auch nicht dagegen.«